dem Teufel fandet. Doch sagt, wo wäret ihr gelandet, hättet ihr eure Seele nicht verkauft? Was sollte dieser ganze Scheiß?